In letzter Zeit wurde in der Gemeinde Sonzog, Stadt Kaesong, das Grab von Sukjong, dem 15. König von Goryeo, entdeckt. Er war der dritte Sohn vom 11. König Munjong. Sein wirklicher Name ist Wang Ong und er saß 10 Jahre lang von 1096 bis 1105 auf dem Thron. Sukjong ist der Ehrenname vom 15. König von Goryeo. Die Grabstätte von Sukjong befindet sich am Abhang eines niedrigen Berges, der von der Gemeinde Stadt Sonzog, Stadt Kaesong etwa 3 Kilometer westlich entfernt ist. Die Nord-Süd-Länge der Grabstätte beträgt 29 Meter und ihre Ost-West-Breite 13 Meter. Sie wurde durch 4 Mauern, die in Ost-West-Richtung verlaufen, in 3 Reviere aufgeteilt. Bei der Ausgrabung wurden mehrere Erbstücke ausfindig gemacht, die den Charakter als Königsgrab und die Merkmale der Zeit veranschaulichen. Die Archäologiegesellschaft der TVRK bestätigte, dass es sich bei dieser Ruine um das Grab von Sukjong, dem 15. König von Goryeo, handelt.